Forensik Selin. Ich habe Pohlmann aus Bielefeld. Guten Tag. Kann ich bei Ihnen mit der Frau Martina Selin sprechen? Ich bin am Apparat, Pohlmann. Ich bin das. Aha. Hallo. Hört sich aber nicht so traurig an. Doch, als ob es Ihnen gut traurig geht. Ich bin hier seit 23. August eingesperrt. Hat sich irgendwas geändert? Nee, bisher nicht. Der Herr Schuster hat mir von der Beschwerdestelle, die Bundespsychiatrie-Erfahrene, so eine Broschüre geschickt, wo die gesamten Nebenwirkungen von Psychopharmaka drinstehen. Ich werde hier mit Risperdal vollgepumpt und vorher wurde ich mit Zyprexa vollgepumpt. Hat auch schwerste Nebenwirkungen. Ich habe schwere Schlafstörungen, habe 10 Kilo an Gewicht zugenommen, schwindelig, Kopfschmerzen und Depressionen jetzt, seitdem ich hier drin bin. Und meine Einweisung ist ungerechtfertigt. Da wurde nachgeholfen, hier ist jemand bestochen worden, damit er mich hier reinbringt, weil ich... Ich habe doch damals den Staatsanwalt und Richter angezeigt, noch bevor ich bei der Frau Greta war, wegen Strafvereidigung im Amt. Und da meinte der Herr Schuster von der Bundespsychiatrie-Erfahrung, ja, das sind der beste Kandidat, solche Leute werden in der Regel in die Psychiatrie abgeschoben. Und das ist dermaßen, ich habe am 10. März eine Verhandlung noch und ihr werdet mit einer Auflage angeblich Bewährungsentlassung höchstwahrscheinlich. Und dann wollen sie mich in so ein Heim für Bekloppte abschieben, wo ich 90 Euro Taschengeld kriege und das für den gesamten Monat. Mit einer angeblichen Schizophrenie und ich habe keine. Ich bin kerngesund. Also Sie haben die Aussichten, dass Sie da entlassen werden? Am 10.3. ja, aber mit Bewährungsauflagen, ne? Also ich soll das draußen weiternehmen, dass das mir kümmert. Dann hat mir der Herr Schuster ein paar Paragraphen gesagt, dass es gibt ja dieses Gerichtsurteil vom 23.03.2011 vom Bundesverfassungsgericht, dass das rechtswidrig ist. Das besteht ja schon lange. Und irgendwie noch Paragraph 63, dass man hier unter Drogen gesetzt wird. Und sämtliche Gutachten meinte Herr Schuster, ich hätte mit dem Gutachter gar nicht reden müssen. Ich hätte ihn anschweigen können. Ja. Da steht nur Mist drin. Ja, Sie haben ja 30 Jahre lang Zeit, Schmerzensgeld wegen gesundheitlicher Schädigung einzuklagen, weil man Sie gezwungen hat. Ich bin gezwungen worden. Also ich bin gezwungen worden, man hat zu mir gesagt, Frau Selin, wenn Sie die Medikamente nicht einnehmen, kommen Sie hier nicht raus. Und man hat mich 24 Stunden in einen ISO-Raum, in ein ISO gesperrt, weil ich mich geweigert habe, die Praxa einzunehmen. Für wie lange? Einen Tag und eine Nacht. Aha. Ja. Also ich bin gezwungen worden. Ja, das ist richtig. Ja, ich plane einen Volksentscheid zur Entschädigung von solchen Opfern, wo alle Menschen mit Name, Adresse eingesetzt werden. Ja. Die werden aufgelistet. Die sollen einen vorher bestimmten Entschädigungsbetrag bekommen. Wenn man 50.000 Unterschriften hat, müsste es normalerweise Geld regnen. Ja, also bei mir ist es, ich habe hier nur noch Depressionen. Ich habe zu Praxa ausgespuckt, heimlich, ne, im Zimmer, ich habe es auf dem Klo ausgespuckt. Dann hatte Mama mir Blut abgenommen und dann konnte man das Medikament nicht nachweisen, weil ich es ja ans Klo gespuckt habe, ne, weil ich es ja nicht freiwillig genommen habe. Und danach hat man dann dem Gericht mitgeteilt, dass ich die Medikamente ausgespuckt habe. Also man möchte mich dann weiter hier drin einsperren, weil ich mich geweigert habe. Es war ja eine Zwangsbehandlung. Und danach hat man mich dann genötigt, eine Depotspritze reingedroschen, damit das im Blutspiegel nachweisbar ist. Aber weil ich die Medikamente nicht oral nicht ausspucken kann, hat man mir Depotspritze mit Risperdal verpasst, damit ich das im Blut habe, im Körper habe. Ne? Also auch mit Gewalt? Ja, klar. Und was hat sich bei dieser Depotspritze dann bei Ihnen getan? Wie fühlten Sie sich danach? Ja, auch schwindelig, Kopfschmerzen, Schlafstörungen. Ich schlafe nachts nicht eine Stunde mehr. Ich schlafe nachts nicht eine Stunde. Also ich habe drei Einweisungen gehabt in der Psychiatrie. Einmal im Jahre 2010, nachdem er mit dem Verstoß gegen das Betreuungsmittel jetzt meine Wohnung eingebrochen ist, mich betäubt und vergewaltigt hat. Dann 2011 war doch die Claudia Greta, war doch, hat das so stark gesoffen, ne? die hat das so stark getrunken. Die hat dann morgens um 5:30 die Polizei angerufen, ich würde sie schlagen, das stimmt überhaupt nicht, ich war auf meinem Zimmer. Die Polizei wusste gar nicht, was sie machen sollten. Bin ich doch damals aus der Reichenau geflohen, da hat man mir auch 4 Medikamente verpasst. Da bin ich dann auf dem Gelände morgens um 9:30 umgekippt, abgeklappt. Und bin dann nach 3 Wochen doch, das war ein einmaliger Psychiatrie, bin dann nach 3 Wochen geflohen und habe mich dann, bis diese Unterbringungsbefehl, ich glaube diesen 83er Paragraphen oder 81, weiß nicht mehr, diese Psychiatrie, wo sie 6 Wochen eingesperrt werden können gegen ihren Willen, danach müssen sie aber freigelassen werden. Dann bin ich dann nach 3 Wochen abgehauen und habe mich dann noch 8 Wochen in der Schweiz versteckt, damit sie mich nicht zurückbringen können. Und wo ich jetzt drin bin, das ist eine Forensik, das ist eine geschlossene. Ja, aber es ist jetzt 23. Februar, wann kämen Sie da raus? Am 10.3. Also etwa 2 Wochen? Ja, in 2 Wochen ungefähr. Ja. Sollten Sie diese Zeit erstmal ausnutzen und da irgendwie nicht auffallen? Wenn Sie erstmal draußen sind, können Sie alles wieder leichter organisieren. Ja. Man kann das ja nicht mehr rückgängig machen, wenn man Sie entlassen hat. Nee, also ich habe ja auch eine Eintragung im Zentralregister. Also mich hat man eingesperrt wegen angeblicher schwerer Körperverletzung. Ich habe jemandem mal einen Becher Kaffee ins Gesicht gekippt, aber aus einem gewissen Grund. Und ich, das ist aber so also ungerechtfertigt. Also hier wird jeder mit Medikamenten vorgepumpt. Meine Bettnachbarin hat Haldol gekriegt. Die haben sie 3 Wochen in ihm ISO eingesperrt. Warum das? Ja, weil sie angeblich auf der Station aggressiv unterwegs sind. Man hat mir gesagt, also ich soll hier nicht auffallen und nicht rumschreien, hier rechts neben mir ist ein ISO-Raum, dann werden sie in ISO gesteckt, ne? Ja, ja. Aber warum hat man die denn da eingesperrt? Hat die denn irgendwie sowas gemacht? Nee, die hatten mal Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ich weiß nein, nicht, die nein, das nein, diese 3 Wochen einzelhaft da. Auf der Station hat sie jemand meine Backpfeife verpasst. Also es ist hier, wenn sie hier in irgendeiner Art und Weise Aggression zeigen, kann das sein, dass sie im Isolationsraum landen. Also wenn sie irgendwie, wenn ich jetzt die Medikamente verweigere, es gibt ja dieses Gesetz, ich kann mich ja darauf berufen, also auch vom BGH ist es ja schon durch, dass Zwangsmedikamentierung verboten ist, dass ich das verweigern kann. Ja. Hier, wo ich jetzt bin, werden Patienten bestraft ihnen steht ja 1 Stunde am Tag ein Hofgang zu. Sie werden bestraft, dass sie nicht in den Hofgarten können und nicht zum Kiosk gehen können, für sich mal was einkaufen. Also wenn sie die Medikamente verweigern und dann geht das ans Gericht und dann wird die Unterbringung einfach verlängert. Da werden sie eben genötigt, das zu nehmen, damit sie hier irgendwann mal wieder rauskommen. Das ist eine Nötigung. Ja, ich weiß, ich kenne das. Aber andere Frage, gibt es neue Todesfälle? Frau Gabriele Münnig, die ist hier im November verstorben, nachdem man sie eine Nacht in ISO gesperrt hat. Und dann lag sie nächsten Morgen tot auf ihrem Zimmer. Da war sie abends schon ziemlich schlecht drauf. Da hat man ihr keinen Notarzt gerufen. Legen Sie sich mal hin. Und nächsten Morgen lag die Frau tot bei sich im Zimmer. Hier ist eine Frau gestorben und die haben die hier auf dem Gewissen. Wie alt war die? Ende 40. Gabriele Münnig. Also bei mir, ich wollte versuchen, gegen sämtliche Einweisungen zu klagen. Einmal die in Güstrow, dann die auf der Reichenau und dann jetzt die Freiheitsberaubung. Man hat mich am 23. August an den Haaren aus einer Toilette rausgezogen, mit dem Kopf auf den Fußboden geknallt und mich an den Haaren gerissen und mir einen Handschellen verpasst und die so fest zugezogen, dass die Gelenke fast abgestorben werden. Das war ein korrupter Polizist hier aus Berlin. Und mir hat meine Körperverletzung zugefügt. Ich habe das dann vorgebracht, vor meiner Einweisung. Und das wurde gar nicht berücksichtigt. Mit mir konnte man das hier ruhig machen. Andere Frage. Wie schreibt man den Nachnamen dieser Frau, die verstorben ist? Münning. Ein M wie Martha, ein Ü wie Übel. Dann nochmal ein N wie Norbert, nochmal ein N wie Norbert. Ein I wie Ida. Ein N wie Norbert und ein G wie Gustav Müller, ja. Glaube ich, Gabriele. Wohnhaft auch dort Berlin? Ja, die ist schon seit 7 oder 8 Jahren hier eingesperrt gewesen. KMV, Krankenhaus des Maßregelvollzugs. Hat die regelmäßig die Tabletten genommen? Ja, die hat die Tabletten genommen und die war dermaßen, die wurden ja gezwungen, das zu nehmen, dermaßen krass drauf, dass sie nur noch hin und her gewackelt ist. Also es ist... Also so einen wackeligen Gang und so, also die hatten die regelrecht kaputt medikamentiert. Also das heißt, von Gesundheit nichts zu sehen? Nee, krank. Von Gesundheit nichts zu sehen. Bei mir ist von Gesundheit auch nichts zu sehen. Ich bin hier schwerst depressiv gewesen. Und damals, als ich aus dem Reichenau geflogen bin auch, und die Depressionen haben dann noch Monate angehalten, das waren die Folge dieses Einsperrens. Also ich bin danach schwerst depressiv gewesen. Ich bin's jetzt wieder. Und das sind die Folgen dieses Eingesperrtseins und dieser Zwangsmedikamentierung. Das ist hier ganz furchtbar. Hier ist eine abgeschlossene Station. Wir können zwar dazu erfassen, es ist ein Raucherraum, ein Nichtraucherraum. Und ansonsten sind sie den ganzen Tag sich selbst überlassen. Mit Medikamenten werden sie hier abgefüllt. Ich kriege alle 14 Tage die Depotspritze. Und dann muss ich in dieses Übergangswohnheim. Und wenn ich da hat man mir jetzt vor 3 Tagen gesagt, ja, wenn ich da abhau, also bin ich erstmal frei, aber wenn ich da abhauen sollte, mich so verstecken sollte, so wie bei der Frau Grete damals, ich habe mich ja damals auch versteckt, bin ja abgehauen aus Güstrow, auch von der Zwangsbetreuung, die existiert immer noch. Frau Grete hat mich da nicht rausgekriegt. Wenn ich abhauen würde, dann wissen sie ja, wo sie wieder landen, Frau Seline. Kommen sie wieder zurück in das Krankenhaus des Maßregelverzugs, also in die Psychiatrie. Also wenn ich das Übergangswohnheim also sozusagen eigenmächtig entscheiden wollte, ich will da nicht bleiben, weil das ja damit der ganze Scheiße weitergeht. Sie können zwar am Tag raus, auch abends werden aber gegängelt und haben für 4 Wochen in einem Monat ein Taschengeld von 90 Euro. Und wenn ich da eigenmächtig sage, ich will da nicht wohnen und hau dann ab und pack meine Sachen und die würden mich dann finden, dann würde ich hier wieder landen. Das hat man mir so gesagt. Aha. Ja, und also mir gleich gedroht. Also Sie wissen ja, wenn Sie da im Übergangswohnheim also Ihre Sachen packen und da verschwinden, dann werden Sie hier wieder zurückgeführt. Ne? Und dann wollte ich mal fragen, ich weiß nicht, dürfen die das eigentlich? Ich weiß es nicht. Ja, ist ja alles Quatsch. Da muss man ja entschieden gegen vorgehen, aber das ist ein bisschen aufwendig. Ich kann nichts machen, ich muss jetzt warten, bis ich am 10.3. auf Bewährung eventuell freigesprochen werde und dann kann ich draußen erst wieder agieren. Und dann kann ich Sie nochmal anrufen und Sie um Hilfe bitten. Oder der Herr Schuster, dass er mir sagt, ich habe ja seine E-Mail-Adresse, die haben mir damals mein gesamtes Internetkonto blank gemacht, 40 E-Mails gelöscht. Und dann muss ich mir eine neue E-Mail-Adresse zulegen und dann kann ich mir Schuster mal eine Mail schicken, dass er mir ein paar Paragraphen rübermailt. Und dann muss ich Ihnen einen Antrag stellen, dass diese Zwangsmedikamentierung mit den Paragraphen, ich meine, ich kann das Gesetz ja anfügen vom 23.03.2011, ist rechtskräftig, diese Paragraphen 63 oder Drogengesetz, dass das unter dem Strafverfahren einer Nötigung erfolgt ist. Und wenn Sie dann sagen, wenn Sie nicht einnehmen, landen Sie hier wieder, ist das ja eine Nötigung, das ist für mich eine Bedrohung. Ich werde da bedroht, du frisst das weiter, ansonsten wirst du wieder weggesperrt. Mehr heißt das ja nicht übersetzt. Das heißt ja nichts anderes, frisst das weiter, die Medikamente, ansonsten sperren wir dich hier wieder ein. Ja, ist aber auch verboten, man darf ja keinen Menschen nötigen. Ja. Da muss man ebenso gegen vorgehen, weil ja die gesundheitliche Selbstbestimmung existiert. Ja. Es darf ja niemand für Sie bestimmen, dass Sie sich gesundheitlich schädigen müssen. Ja, es handelt sich bei diesen Depotspritzen und so weiter nicht um Medikamente, sondern es sind Giftstoffe, die für die Menschen einen Vorteil zeigen sollen, die nicht eingesperrt sind, die also von irgendwelchen Personengruppen befreit sind. Man macht das nicht für Sie, sondern für die Leute, die draußen leben, in Freiheit. Ja. Vielleicht kann ich Sie dann nochmal anrufen, dass Sie mir sagen, wenn ich draußen bin, vielleicht sagen Unterschriften, ich würde das gerne unterschreiben, dass ich möchte ein Schmerzensgeld einklagen, vielleicht können Sie mir bei einer Klage helfen, ich weiß es nicht. Das sollte man in einem Volksentscheid machen, ja. Weil das die Bürger bestimmen, da ist das Urteil nämlich vorher festgelegt. Und da muss eine Liste gemacht werden. Da müssen dann eine Menge Menschen drauf. Diese Menschen sollen für jeden Tag Freiheitsentzug so und so viel Geld bekommen. Ja. Und das wird dann per Volksentscheid entschieden und damit braucht man keinen Richter mehr. Ach so. Also kein Gerichtsurteil. Das ist ja noch viel sicherer als ein Gerichtsverfahren und das will ich durchsetzen. Ja. Da braucht man 50.000 Unterschriften, schätze ich mal. Ja. Aber die sind ja nicht so schwer. Ja, Sie müssen ja eigentlich genug Geschädigte kennen, ne? Nee, ja, aber nicht nur das, sondern die müssten ja selbst auch tätig werden und mal so ein bisschen herumfragen. Und man kann ja auch Volksentscheide durch Unterschriftensammlungen erzielen. Ja. Das will ich mal mir gerade ansehen, denn über Volksentscheide kann man fast alles bestimmen, ja. Aber nicht etwas, was gegen das Gesetz ist. Aber Schadenersatz, Schmerzensgeld und auf Verbot dieser Unterbringung, all solche Sachen sind machbar. In Italien war für einige Zeit lang die ganze Psychiatrie abgeschafft. Ja, das stimmt, in Italien war die Tür sehr abgeschafft, das ist richtig. Ja. Und bei mir ist es, also solange ich hier drin bin, Herr Pohlmann, kann ich nicht agieren. Ich bin ja eingesperrt, ich kann gar nichts machen. Haben Sie denn das, haben Sie denn schon mal Akteneinsicht in Ihre Strafsache gehabt, wegen dieser... Ja, wegen die hat mir der Anwalt gebracht. Der Anwalt hat mir eine Akteneinsicht gegeben. Was hat denn die Person, die geschädigt war oder die Sie angeblich angefasst hätten, was hat die denn behauptet? Nee, ich habe den mit damals gemacht, einen heißen Becher Kaffee entgegengeschüttet. Das war doch vor langer Zeit mal, oder? Das war im Februar letzten Jahres und eingesperrt haben sie mich daraufhin erst am 23. August. Das lag schon Monate zurück. Also war es nicht, weil sie jemanden so mit der Hand geschlagen hätten, sondern mit dem Becher Kaffee? Ja. Deswegen sind Sie jetzt da drin? Ja, deswegen bin ich da drin, ja. Und warum hatten Sie das mit dem Becher gemacht? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also ich habe mich provoziert gefühlt und... Wodurch? Man hat mir in meiner Wohnung Wanzen angebracht, also eine versteckte Kamera, auch im Badezimmer. Da hat man sich einen doofen Scherz erlaubt und dann hat man mit diesen Wanzen meine Privatsphäre ruiniert und hat diese Aufnahme überall verbreitet. Und dann fängt man an, mich meine Wohnung zu vergewaltigen und die Herrschaften, denen ich das entgegengekippt habe, waren an diesen Sauereien maßgeblich beteiligt. Diese Wanzen kann man sich im Spy-Shop bestellen im Internet. Sie können das gerne mal in Google nachgoogeln, das stimmt wirklich. Das heißt, aber warum sind Sie sich so sicher, dass in Ihrer Wohnung sowas gewesen ist? Das ist gemacht worden, das wird auch noch gemacht und der Spy-Shop, das hat mir ein Privatdetektiv gesagt, da habe ich gesagt, ich habe ja damals noch ein Auto gehabt, ein Toyota Starlet und da hat man mir noch so einen scheiß Peilsender angebracht und auch mein Handy fängt mal an abzuhören. Das hat mir sogar mal eine Kripo-Beamtin gesagt, dass ihr Handy wird abgehört, ich höre da so eine Aufnahme-Wiedergabetaste. Da fing man an, mir diesen Ablösern ins Handy einzubauen, Wanzen in die Wohnung einzubringen. Haben Sie einmal eine Wanze gefunden? Die Polizei hat meine Wohnung nie durchsucht, weil die Wanzen sollten nicht gefunden werden. Also man hat gesagt, sie möchten meine Wohnung nicht durchsuchen. Und dann hat ein Polizist ausgesagt hinter meinem Rücken, meine Wohnung wäre auf Wanzen abgesucht worden, es wäre nichts gefunden worden. Die Polizei ist nie da gewesen. Die Polizei hat in Güstrow bei der Sauerei maßgeblich mitgemacht. Die Polizei hat meine Wohnung ist nie in meinem Weiden auf Wanzen durchsucht worden. Da haben Sie denn selbst mal eine Wanze gefunden? Nee, habe ich nicht. Ja, warum meinten Sie, dass da Wanzen drin sind? Nee, ich meinte nicht, es ist so, man hat mir was an die Wand gemacht. Ich habe jemanden dabei erwischt, da habe ich versucht, das abzumachen und konnte das Ding aber nicht greifen, weil das nur ganz, ganz kleine Mikrosender sind, sondern so ganz kleinen, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Und diesen Mist kann man sich im Spy-Shop, Spy heißt Spionage-Shop im Internet bestellen. Da können Sie die Dinger runterladen. Wie kam denn die Person da? Fürs Handy auch, da können Sie Peilsender kaufen, da können Sie auch Wanzen für die Wohnung ab, also wie eine Kamera, mit denen Sie aufgenommen werden, den Mist können Sie im Internet bestellen. Er hat mir im Privatdetektiv gesagt, na, wenn das einmal in Ihrer Wohnung angebracht worden ist, kostet das mindestens 5 Jahre Freiheitsentzug. Und bei mir hat das eine Frau Herrmann angebracht und da haben noch Leute, die diese Materialien gehabt haben, gesagt, das könnt ihr bestellen im Internet und dann können wir Frau Selin die Dinger massenhaft in die Wohnung reinknallen. Ja, Sie sagten aber, Sie hätten jemanden gesehen, wie er bei Ihnen was angebracht hätte. Was war das denn so ungefähr für eine Situation? Es wurde mir was an die Wand gebacken und dann ist man aus der Wohnung verschwunden. Und ich habe dann versucht, dann noch die Fläche da abzusuchen, habe dann aber alleine das Ding nicht greifen können. Und da hat man zu mir gesagt, es gibt Wanzen, die sind so klein, dass man die als Laie nicht findet. Und dass man das mit so einem, wie als Scanner orten kann. Es gibt dann so einen Signalton. Es gibt auch so Suchgeräte für Wanzen, mit denen man so Wände absucht. Aber Frage, warum sind Sie sich so sicher, dass es eine Wanze war, wenn Sie gar nicht das Ding gefunden haben? Ich weiß, dass es eine Wanze war. Also es geht schon seit 2004. Ja, Sie müssen doch für sich wenigstens einen Beweis haben. Wo ist denn der Beweis? Nee, Herr Pohlmann, den Beweis habe ich nicht, aber ich kann Ihnen nur mein Ehrenwort geben, dass ich Ihnen die Wahrheit sage. Also mit Beweis, ich bin alleinstehend. Ich habe keinen Menschen, der mir geholfen hat. Die Polizei hat bei der Sauerei in Güstrow maßgeblich mitgemacht. Und die Mist ist massenhaft in meine Wohnung reingedroschen worden. Im Bad neben die Dusche, neben die Toilette, am Spiegel. Und dann wurde noch gesagt, also es wäre bei mir, ich wäre bei allen aufzunehmen. Also ich wäre zwanghaft und man hätte mich bei allen Tätigkeiten, egal was, aufzunehmen. Das ist seit Jahren gemacht worden. Also der Grund dafür ist, man hat mich seit meiner Kindheit für sogenannte, ich weiß nicht, wissen Sie, was Kaspar-Hauser-Versuche sind? Nein. Für sogenannte Kaspar-Hauser-Versuche missbrauchen lassen. Das ist eine Das sind illegale Medikamenten-Impfstoffteste und die wurden in der Universitätsklinik Rostock durchgeführt. Und dafür brauchten sie ein Kind als Versuchskaninchen. Und da hat man im Alter von 3 Jahren mich aus der Patientenakte rausgepolt und meine Eltern gefragt, ob sie mit dem Mist einverstanden sind. Die haben mich für die Sauerei als Versuchskaninchen verheizt, sag ich mal. Ich habe das ja auch auf diese YouTube-Seite von, wie nennt sich das hier, von dem Herrn Steinmacher, der hatte das im Internet veröffentlicht. Ich habe dann eine eigene Seite, www.psychiatrie.se. Da steht die ganze Scheiße drin. Ne? YouTube, die hatten auch noch was reingesetzt. Also ich bin für Versuchszwecke, für illegale Impfstoffe, die sind in irgendeinem Labor zusammengepanscht worden, das braucht man, hat mir den Mist jahrelang eingedroschen. Und für erzwungene Schwangerschaften. Man hat mich als Mensch dafür zur Verfügung gestellt. Diese Sauerei ist aber noch mit anderen Geschädigten gemacht worden. Ich habe aber keinen Kontakt. Sie müssten erst einmal vorrangig sagen, warum Sie sich da so sicher sind, dass das so gemacht ist und einen Beweis, einen Hinweis oder einen Indiz liefern, nicht immer diese Endergebnisse. Sie müssen sagen, weil das so gewesen ist, deswegen weiß ich das, aber nicht einfach nur, Sie wissen das. Warum sind Sie sich da so sicher? Ja, ich meine, das ist ein Indiz, das wäre so ein Indizienprozess und ich habe dann damals im Jahre 2004 bei der Staatsanwaltschaft in Rostock das Verwandte in meiner Wohnung angezeigt und da habe ich, nachdem die Staatsanwaltschaft nicht reagiert hat, bis sie das eingestellen wollte, habe ich eine Strafvereidigung im Amt angezeigt. Dann habe ich den Staatsanwalt und die Polizei in Güstrow angezeigt. Und danach fing man an, mich für verrückt zu erklären, in Psychiatrien einweisen zu wollen. Weil ich ein Richter, und da habe ich beim Verwaltungsgericht in Schwerin eine Untätigkeitsklage eingereicht gegen die Polizei, den Staatsanwalt und den zugehörigen Richter. Weil es so gewesen ist, das Schlimme ist, ich kann es ja nicht beweisen. Ich kann Ihnen nur versichern, dass Bestechungsgelder gezahlt worden sind. Auch an den sozialpsychiatrischen Dienst damals in Güstrow, die sollten mich für bekloppt erklären. Die sollten mir Wahnvorstellungen unterstellen, also mich für krank erklären, damit meine Klage vor Gericht nicht durchkommt. Und wenn sie einmal einen Stempel aufgedrückt haben, sie sind psychisch krank, dann kommen sie aus der Scheiße nie wieder raus. Dann ist das in der Akte. Und wenn sie bei irgendeinem Gericht und Staatsanwalt Strafantrag stellen bei der Polizei, dann gucken die bloß nach, ach, die Frau ist psychisch krank, die bildet sich das ein, dann wird nicht ermittelt, da wird nichts gemacht, da wird nicht ein Finger krumm gemacht. Ja, vielleicht sollten Sie mal so einen Katalog machen mit Beweisen, die Sie haben, die das alles so bestätigen. Nicht immer so viele Endergebnisse, sondern die Beweise müssen Sie sammeln, damit andere sagen können, das ist genauso, wie Sie es gesagt haben, ohne dass Sie es aussprechen. Also das mit den Bestechungsgeldern zum Beispiel. Und da habe ich gefragt, ob den, also allerdings oben in Karlsruhe bei Amnesty International, habe ich gefragt, ob Ihnen bekannt ist, dass Korruption in Deutschland bei deutschen Gerichten existiert. Da meint sie, das ist uns nicht neu, wir wissen auch, dass Staatsanwälte und Richter bestechlich sind. Und die hatten mir noch geraten, einen Asylantrag zu stellen in Frankreich. In Frankreich sitzt der Court of Human Rights in Straßburg und das sind die größten Verbrecher, da kriegen sie kein Recht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte berichtet hier täglich Menschenrechte, den können Sie vergessen. Rufen Sie wieder an, wenn Sie draußen sind oder nach diesem Termin. Ja, das mache ich, Herr Pohlmann. Ja, wieder an. Wann? Guten Abend, Herr Pohlmann. Hier ist nochmal die Frau Salin. Herr Pohlmann, ich habe mal eine Frage. Kennen Sie eventuell einen Rechtsanwalt, der sich mit widerrechtlichen Einweisungen in die Forensik hier auskennt? Man versucht eventuell unter Zahlung eines Bestechungsgeldes mich mit Paragraphen 63 festzunageln und ich habe nichts. Die Frau Reich, die ich angerufen habe, war selber betroffen. Sie hat gesagt, sie kann ihr nicht helfen. Und das Pack sagte, da ist einer mit dem anderen, die hängen alle in einer Kette, sowohl Ärzte, Therapeuten als auch Richter. Also ich hatte ganz sicherlich jetzt Widerspruch gegen einen Arzt und den Arztanzeige ohne kompetenten Anwalt. Laufe ich hier gegen was? Ist hier das allerletzte hier? Das ist hier, also man ist hier zum Idioten gestempelt und das sehe ich hier nicht ein. Ich weiß mir keinen Rat mehr. Eine Farce hier und ich werde hier wieder richtig festgehalten. Hat die Frau Reich Sie besucht? Versuche an Menschen und seit meiner Kindheit, und die Leute, die mir das eingebucht haben, laufen draußen rum. Und das Opfer steckt bei Unterzahlung eines Bestechungsgeldes in die Psychiatrie. Und bei Hochverrat wird, soweit ich weiß, in der Regel nicht viel unternommen. Kennen Sie eventuell einen Anwalt oder können Sie mir jemanden empfehlen, der sich mit diesem, ich sag mal, Pack hier irgendwie auseinandersetzen kann? Ich weiß nicht, wie die Frau Reich oder die reiche Frau Reich hier rausgekommen ist. Sie hat nur gesagt, dass sie auch drin war und ich, dass ich, wenn es geht, nicht ausrasten soll, nicht, dass ich nach dem ISO lande oder sowas hier. Also sie meinte, wäre es eine gute Mühe zu bösen Spiel, die sich ein, zwei Verbündete drin suchen, aber wir sitzen hier alle im gleichen Boot. Also hier hat, also wir sind hier von morgens bis abends eingesperrt und uns selbst verlassen. Und ich lasse mir nicht irgendwelche Ergotherapien und Medikamente aufzwingen. Heute bei der Visite die Ärzte schreiben irgendwelchen Mist auf, also das könnte ich nicht vorstellen. Also Hochverrat, Sie haben ja mal gesagt, Rechtsbeugung wird hier bei den sämtlichen Gerichten betrieben, auch sei es Berlin, sei es Baden-Württemberg, sei es das Bundesverfassungsgericht. Und wenn im Internet steht, 80-90% von der Bundesverfassungsbeschwerden von Bürgern werden hier abgewiesen, wenn ein Richter und ein Staatsanwalt anzeigen und ein Arzt. Über einen Staatsanwalt anzeigen wird immer Staatsanwalt abgeschwellt, dann bleibt ihm der Zivilklagericht. Versuchen Sie mal einen Arzt, der einen so einen Menschen in die Forensik ein, was vor Gericht zu bringen. Da können sich die Zähne dran ausbeißen. Es ist, wie das ist hier eine Farce hier. Montrevert, Herr Montessori, ist der ehemalige Präsident der EU-Kommission. Die EU-Kommission ist der Meinung, dass man unliebsame Bürger, die gegen die Regierung was haben, hier einsperren kann. Und ich wollte fragen, ob Sie eventuell einen Tipp für mich haben, wie ich aus der Sache hier rauskomme. Oder ob die Betroffenen kennen, die es geschafft haben, die vielleicht, ich weiß nicht, was die Frau Reich für eine Anwalt hat, oder die nur, die sie mir gegeben haben, die sie meinte, nur also helfen kann sie gar nicht. Sie möchte mit diesem Abschaum auch nichts zu tun haben. Aber die meinte jetzt nicht mich, sondern hier Ärzte, Staatsanwalt und Richter auch mit diversen Kliniken nichts zu tun haben. Das ist ein Pack. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Also es ist ja wohl, ich weiß es nicht. Haben Sie Kontakt zum Werner Fußzentrum? Ja, ich habe Kontakt zu meiner Fußhörnung, so dass die Herrschaften mich, also dass mich da drei Leute im Stich gelassen haben, sowohl Uwe Pankow als auch die Frau Riedel und mein sogenannter Vorsorgebevollmächtigter, ein sogenannter Herr Marco Rose. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name was sagt. Ja. Also der hat meine Patientenverfügung unterschrieben. Ich habe aber keine Einweisung nach Psychiatrie. Ich habe nur eine Einweisung nach diesem Paragraphen, ich glaube 126. Das heißt, man kann mich hier 6 Monate festhalten bis zu einer gerichtlichen Entscheidung. Und wenn jetzt jemand zum Richter geht, sage ich, ich zahle dir mal 5.000 Euro Schmiergeld, wenn du die Frau Selin für zwei Jahre hier einsperrst, dann weiß ich nicht. Ich möchte nicht, dass es mir so geht wie dem Herrn Moller da. Ne? Ich habe zwar heute einen Anwalt gesprochen, es war ein Herr Wendt, hat gesagt, also er hat berechtigte Chancen, dass ich aus Bewährung rauskomme. Aber ich habe das Gutachten gelesen, was hier so ein bekloppter Dr. Hütter hier erstellt hat. Und da steht drin, also ich sehe mich als Opfer einer Verschwörung gegen Staatsanwälte und Richter. Ich sehe mich als Opfer, er hat einen Mist aufgeschrieben, den ich ihm niemals erzählt habe. Also es ist eine Farce. Als Werner Fußzentrum, das ist ja die sogenannte Anti-Irren-Offensive, ne? Das Haus für Demokratie und Menschenrechte. Und den Anwalt, den Herr Förster und den Herr Schmidt, die könnt ihr alle beide vergessen, die haben mich schon im Jahre 2010 kontaktiert. Ich weiß zwar nicht, was die Frau Greta und der Herr Schmickler hier mehr dazwischen machen. Die sagten mir nur angeblich, oder das Haus sei abgebrannt, ich weiß es nicht. Und dass Frau Greta selber schon wieder mal natürlich Triebe abstimmt, weiß ich jetzt nicht. Also weil sie, haben Sie irgendeinen Rat, wie man gegen diese Leute hier irgendwas unternehmen kann? Das ist hier. Will man sie denn dann nach 5 Wochen rauslassen oder nach 4 Wochen oder wie ist das? Nee, ich bin hier schon seit 23. August drin, Herr Pohlmann. Für wie lange? Ich bin seit 23. August diesen Jahres hier drin. Für wie lange? wie lange, weiß ich nicht. Man hat mich am 23. August festgenommen, hier eingewiesen mit einem Paragraphen, ich glaube 126 oder 119, das heißt, das ist eine Einleitung bis zu einer richterlichen Entscheidung, die kann bis zum halben Jahr gehen. Und in diesem halben Jahr muss Behandlung anberaumt werden. Und dann wird entschieden, ob sie nach Paragraph 63 hier drin bleiben oder rauskommen. Und Paragraph 63 hat mir einmal gedacht, das kann auch heißen, bis zum letzten Atemzug halten, weil dann hat sie im Jahr drin gesessen, ne? Und ich kann nicht mehr. Ich werde hier verrückt. Ich kann nicht mehr. Das ist das Letzte hier. Es gibt Rechtsanwälte, die wollen aber alle Geld haben. Ja, ich habe hier einen Herrn Bach angerufen in Berlin, der wollte 2.000 Euro Vorkasse, die wollen alle nur Geld haben. Und wenn nach diesem Sprichwort, wenn man arm ist, musst du früher sterben, so geht es mir auch, ich habe nichts mehr. Dieses Pack hat mich ruiniert. Ich habe im Januar diesen Jahres meine Wohnung verloren, ist aufgelöst worden. 16.000 Euro, mein Führerschein, meine Arbeit, mein Leben und meine Drecksmutter hat mich damals für interne medizinische Versuche freigegeben, die hat diesen Mist unterschrieben. Wer in aller Welt gibt Ihnen das Recht, an Kindern und Jugendlichen Medikamente im Schutz mich zu vergewaltigen? Wer in aller Welt gibt Ihnen das Recht für Menschenversuche? Für Versuche? Wer in aller Welt gibt diesen Menschen das Recht dazu? Da gibt es kein Recht zu. Es gibt kein Recht dazu. Verbrechen an der Menschlichkeit verjähren nicht. Und laut UN-Charta, ich weiß nicht, Artikel 7 oder es gibt noch diesen anderen 49 oder 41 Verbot des Missbrauchs der Rechte. Ich habe es mal nachgeguckt. Ich habe es hier in Berlin nachgeguckt, den Paragraph. Verbot des Missbrauchs der Rechte laut UN-Charta. Und laut UN-Charta ist die EU-Kommission so schade, dass verpflichtet, was die EU-Kommission macht, mich hier einweisen. Damit Herr Montessori nicht vom Gericht landet, vom Gerichtshof der EU, weil nämlich dort auch die Schiene geführt, eine Krähe hat der anderen kein Auge aus, sowohl bei nationalen Gerichten als auch bei internationalen Gerichten. Und den internationalen Strafgerichten, den Haag könnte auch vergessen, auch die staatliche Selbstverwaltung. Keiner hat geholfen, keiner. Also mich hat die staatliche Selbstverwaltung Ebert Hammer hat hier im Stich gelassen. Also ich bin hier von allen Seiten im Stich gelassen worden. Also wenn das hier weitergeht, dann können wir Zyankali oder Rattengift vorbeibringen. Ich halte das hier nicht mehr aus. Ich meine, ich bin von Berufssekretärin gewesen, habe zwei Berufsabschlüsse, noch einen zweiten. Und möchte man mich hier mit der chronischen Schizophrenie einweisen, meinten, also wir können ja mal einen Richter bestechen, dass Frau Lini nicht rauskommt. Also wenn das Verfahren hier anbraucht wird, also das Februar müssen sich hier entscheiden. Das ist das halbe Jahr rum bei mir. Ich sitze seit 23. August hier fest. Also die Nummer von der Abend, die Irrenoffensive, da geht kein Mensch mehr ran hier für 29.001, also da geht keiner ans Telefon. Und ich bin einmal noch da gewesen im Juni, Juli, da sagte man mir, dass kaum noch jemand da im Büro ist. Von Marco Rose habe ich seitdem auch nie wieder was gehört. Er hat meine Patientenverfügung unterschrieben, er hat sich einen Finger für mich krumm gemacht. Ich gebe Ihnen jetzt eine neue Telefonnummer. Und wer ist das denn? Ein Herr Schuster. Und was ist das? Psychiatriegegner. Ja, ich im Moment, mich um mich um mir mal was zum Schreiben. Moment. Ja, ich hab rechtzeitig machen. Ruhig mal, ich hole. habe mir erst mal was zum Schreiben geholt. Wissen Sie, was das Komische war? Die Anzeige, auf die sich diese Einweisung bezieht, ist vom Februar diesen Jahres, vom Februar 2013. Der Unterbringungsbefehl ist vom 11.07. diesen Jahres. Und weil sie mich nicht gefunden haben, hat man mich am 13.08. erst eingewiesen. Also Sie können sich das nicht vorstellen. Aus jedem Scheiß, den Sie sagen, machen die ein Krankheitsbild. Das ist der letzte Dreck hier. Das habe ich heute bei der Verdienste erst mal wieder festgestellt. Ich kann auch nicht sagen, sie sind in meinen Augen Arschlöchern. In meiner Akte steht nämlich drin, keine Krankheitseinsicht mit der Arme. Und sie müssen wirklich vor Gericht so blöd sein und sagen, ja, ich zeige mich krankheitseinsichtig, damit sie hier rauskommen. Das habe ich auch, da gab es schon mal einen Film drüber. Wenn sie jetzt sagen, nee, ich habe nichts, dann lassen sie hier drin. Können Sie mir nur mal den mal sagen, Herr Pohmann? 02361. Moment, 02? 02361. 2361, ja. 14186. 14186. Also ich wiederhole nochmal 02361. Ja. 14186. Fritz Schuster. Wie heißt der Mann? Fritz Schuster. Herr Schuster. Ja, Psychiatriegegner. Ich meine, vielleicht vielleicht weiß der Mann noch einen Anwalt. Also ich habe hier, mir reicht das hier. Ich werde hier gezwungen, Zyprexa zu nehmen. Das ist ja gegen angebliche Schizophrenie, Psychosen. Was passiert denn mit Zyprexa? Wie fühlt sich das denn an? Ja, Sie sind müde. Hat es das Bewusstsein verändert? Hat es das Bewusstsein verändert? Ja, es ist, also ich sag's mir jetzt mal, ich bemühe mich, das Zeug, seitdem ich es kriege, ins Klo zu spucken. Ich nehme das Ding im Mund, das ist eine Schmelztablette, gehe dann auf Klo und spuck's aus. Das darf ich diesen Hash noch nicht erzählen. Ich habe keine Lust, dass mir denn die Depotspritze verpassen. Also ich kenne eine andere Frau, eine Frau Matovic, die tippelt nur vor sich hin, die wird mit Medikamenten zugedroschen und meine Bettnachbarin, das macht so in der Motorik. Manche tippeln da vor sich hin, also lallen rum, also es ist, also ich, meine Bettnachbarin hatten sie Haldol gespritzt, dann haben sie 3 Wochen in ISO gesteckt, weil ihr bei gegen den Mitpatienten die Hand ausgerutscht ist. Wir sind ja auf engstem Raum. Ich meine, das gibt ja öfters immer mal rein, das ist halt eine Psychiatrie. Und wenn man nicht gewohnt ist, jemand anderen hier unter einem Dach zu leben, das ist nämlich nicht ganz lustig. Und da wird dann vielleicht, ich habe neulich meine Schwester angeschrien, da meinte sie saufrecht zu mir, wir können so gleich im ISO wieder, den habe ich sie zurückgeputzt, das ist das Einzige, was sie können, sage ich. Also es ist hier, also ich nehme einen Raumunterschied rein, Raum zur zeitweisen Absonderung, da werden sie denn eingesperrt und am Bett fixiert. Und ich habe eine Mitpatientin gesprochen, die hat zu mir gesagt, sie war 6 Wochen im ISO fixiert, einmal haben sie ihr die Haare gewaschen und danach hat sich am Gelände festgehalten, ist die Treppe runtergezippelt. Also um Leute hier, also ein Gefängnis ist, glaube ich, eine Erholung gegen das hier. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie ich hier aus Sachen heil rauskomme. Der Anwalt hat zu mir gesagt, also er hat Verwirrung, aber er hat, glaube ich, keine Chance, dass ich vor Weihnachten noch rauskomme, weil die Termine dicht sind. Und Berlin hätte die höchsten Verwahrzeiten. Also ich bin am 23.08. aus einer Toilette an den Haaren rausgezogen worden, mit dem Kopf auf die Erde geschmissen worden von einem Polizisten, der mir dann noch fast die Haare ausgerissen hat und mir die Hände verrenkt hat. Auf diese Art und Weise wurde Frau aus einer Art und Weise aus dem Klo runter und hierher ein T-Shirt über den Kopf gezogen, nicht mehr den Kopf rausgeholt. Ich sage, ich möchte diesen Polizisten hier anzeigen. Es können Sie sich nicht mal vorstellen. Also was dieses Pack hier, das was ich Richter nenne, erlassen mir irgendeinen berichterlichen Schluss, ohne die Frau zu kennen. Ich habe diesen Mann hier nicht kennengelernt. Es ist eine Farce hier. Also wir sind hammerhart, ich weiß nicht mehr. Also meine Mutter hat sich bereit erklärt, mich im Alter von 3 Jahren für eine Studie zur Entwicklung, wie hieß das Ding, an geisteskranken Kindern, an Primaten, ihr Kind für illegale Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. Das war meine blöde Stiefmutter. Denn Selin ist zwar mein Name, aber ich bin unter einem anderen Namen geboren. Meine Mutter Karin Selin ist nicht meine leibliche Mutter. Wie war das denn? Sie sind verhaftet worden und dann misshandelt worden? Man hat mir die Arme nach hinten verrenkt, dann hat mich ein Polizist mit dem Kopf nach unten auf den Fußboden geschmissen und mir mit Feuerwucht die Haare nach hinten gerissen, hat mir doch reinweise die Haare ausgerissen. Ja, ich bin, weil ich gefragt habe, was soll denn der Mist? Ich sag, was ist denn hier überhaupt los? Da hat er mir einfach die Hände nach hinten gerissen, mich mit dem Kopf nach unten geknallt, wie ein Stück Vieh. Eine vergewaltigte Frau, ich werde seit Jahren vergewaltigt, auch misshandelt. Können Sie mal den ganzen Sachverhalt beschreiben? Hallo? Ja? Den ganzen Sachverhalt beschreiben, wie das angefangen hat, mit wo Sie gewesen sind, als man Sie abgeholt hat. Im Detail genau beschreiben. Im Detail genau beschreiben, ja, und was soll denn damit passieren? Ja, ich möchte wissen, wie das geschehen ist. Sie hatten doch eben gesagt, Sie sind da zu Boden gerissen worden. Wie war das denn ganz genau? Ja, zu Boden gerissen worden, ja. Erzählung bitte. Also es wurde eine Toilettentür aufgebrochen in meinem Übergangswohnheim hier in Berlin-Rahnsdorf. Da wurde die Toilettentür aufgerissen. Dann hat mir ein Kripobeamter einen Ausweis gezeigt, da habe ich gefragt, was soll das? Dann hat er die Schnauze voll hier von solchen Faxen, hat mir die Hände nach hinten gerissen, hat mir Handschellen verpasst, hat mich die Treppe runtergestoßen, mit den Händen nach hinten, den Kopf auf den Fußboden geknallt und mir, ich habe lange Haare, die Haare nach hinten gerissen und noch ein bisschen weit ausgerissen dabei. Dann hat er meine Sachen rumkramen lassen oben auf dem Zimmer, hat mir ein T-Shirt über den Kopf gezogen und das T-Shirt über den Kopf gelassen, hat mir die Luftzufuhr dabei abgeschnürt und hat mich so in dem Zustand hat er mich aus dem Haus rausgerissen. Hatten Sie sich denn gewehrt? Ich habe mich nicht gewehrt, überhaupt nicht. Das heißt, die Polizei hatte die Brutalität begonnen. Die Polizei hat die Brutalität begonnen. Und wenn ich das jetzt, ich möchte diesen Polizisten anzeigen, ich wurde nach Berlin-Moabit gebracht. Und wenn ich das jetzt sagen würde, wissen Sie, was dann wieder als Gegendarstellung dastehen wird? Widerstand gegen die Staatsgewalt. Stimmt überhaupt nicht. Ich habe schon mal sowas gelesen, auch von der staatlichen Selbstverwaltung. Da sind auch haben Polizisten Hausfriedensbruch begangen. Um jemanden zwangsvorzuführen, ob er betreut werden soll, sind eingebrochen. Da hat sich das Opfer gewehrt in ihrem eigenen Haus und da ist die Polizei handgreifig geworden. Dann hat diese Familie die Polizei bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Rein Sie mal, was die Staatsanwaltschaft geantwortet hat. Widerstand gegen die Staatsgewalt ist abgewiesen worden, die Klage. So passiert es reihenweise in Deutschland. Hier gab es einen anderen Fall in Berlin, da ist eine Frau, sollte sich begutachten lassen, ob sie betreut werden soll oder eingewiesen soll. Sie hat ein Schreiben vom Gericht gehabt und es gibt da leider dieses scheiß Gesetz, dass wenn sie nicht freiwillig erscheinen, darf sie zwangsvorgeführt werden. Dann wird die Polizei geschickt, wird geklingelt und die Frau hat ihre Angst vor dem Messer gezogen und hat einen Polizist geschossen. Die Frau ist zu Tode gekommen. Er hätte auf die Beine ziehen können und dann, es war auch kein Mord. Also die Frau hat wohl eine Angst vor dem Messer gezogen, was in der Schublade in der Küche lag. Nö, das wäre also Nothilfe. Also nee, der Polizist hätte nicht zu warten, bis die Frau den Polizisten ersticht und der Polizist hat das Recht zu schießen. In der Wohnung der Frau. Was sie hier mit Menschen machen, also es ist für mich, ich würde nicht sagen, was Hitler haben wir ja nicht mehr. Der hat ja Zwangssterilisation vornehmen lassen bei sogenannten Behinderten, aber ich bin nicht behindert. Ich habe einen Notendurchschnitt von 1 gemacht, habe einen Sekretärenabschluss und habe einen IHK-Abschluss noch nachher wieder Vereinigung gemacht. Und jetzt reicht mir das hier. Also dieser Polizist gehört selber in den Knast. Eine Frau mit 68 Kilo, 1,68, barrierefreie Art mal festzunehmen, noch ohne Grund. Das reicht hier. Sie setzen sowas immer in YouTube rein. Der Herr, ich weiß nicht, wie heißt er noch, Steinbach, hat ja, glaube ich, auch meinen Fall veröffentlicht im Internet, aber es nützt mir auch nichts. Ich meine, es wird auch sicher im Internet veröffentlicht, aber wie gesagt, es wird alles von Seiten der Justiz nachher abgestritten. Ich habe Staatsanwalt angezeigt, ich habe Berichte angezeigt und geschrieben, wo ich eigentlich herkomme. Und nach der Anzeige beim Verwaltungsgericht in Thüringen, raten wir mal, was passiert ist. Ich habe nie mit der Psychiatrie Erfahrung gehabt vorher. Ich habe vorher nie Psychiatrie, ich habe auch in meinem Umfeld nie irgendwelchen Ärger gehabt. Von dem Tage an war mein Briefkasten voll mit Aufforderungen und von Zwangsbetreuung. Ach, die Frau hat uns mal angezeigt, der werden wir mal Psychiatrie auf den Hals setzen. Ich bin jetzt 48 Jahre, mein Leben ist ruiniert. Jetzt sagen Sie mir bitte, dass dieser Haufen Scheiße hier davon kommt. Ich habe keinen Anwalt, der sich traut, sich hier mit der Justiz anzulegen. Weil wenn Rechtsanwälte, wie gesagt, das machen, heute Abend noch gesagt, wenn sie die Vergewaltigung nicht beweisen können und nichts in der Hand haben, dann wenn ich was aufweisen könnte, dann könnte ich dagegen argumentieren. Aber wir haben nichts in der Hand, ne? Gar nichts. Gibt es denn irgendwelche Gewalthandlungen, die Sie bei anderen gefangenen Menschen festgestellt haben, gesehen haben? Eine Gewalthandlung jetzt, ich habe das jetzt hier, also ich war jetzt nicht zugegen, ich habe jetzt nur mitgekriegt, man hat über meine Bettnachbarin Hallo gespritzt hat, auch gegen ihren Willen und auch Zwangsmedikamentierung. Ansonsten hat man hier wieder mit Isohaft gedroht hier. Und die Frau Göret hat mir erzählt, dass sie 6 Wochen im ISO gefangen gehalten wurde. Die Frau verweigert diese scheiß Beschäftigungstherapien, Körperflechten oder malen Zeichen. Also ich mache beides nicht. Und wir hatten heute eine Visite und aus jedem Scheiß, den sie sagen, machen die ein Krankheitsbild. Das können Sie glauben hier. Also ist hier eine Farce ohne Ende. Also ich wurde in dem Zustand eher von korrupten Polizisten auf eine Polizeiwache Moabit gebracht und meinte, Polizisten, wo ist denn nur die Verwirrte? Ich war nicht verwirrt, ich war aber klar im Verstand. Ich bin seit 13. Juni letzten Jahres hier in Berlin und jetzt am 13.8. hat man mich hier aus dem Bürgerfonds rausgezogen. Das reicht hier. Also ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß nicht, ob der Schuss noch, also ich in Berlin jetzt einen kompetenten Amateur, wie weil die sagt, und Anwälte kosten horrend Geld. Der Herr Bach wollte von mir eine Vorkasse von 2000 Euro. Das konnte ich nicht leisten. Und der hat zu mir gesagt, wenn er mein Anwalt wäre, würde alle Gutachten anfechten, alle drei. Und sagte, ohne Gabe von Zeprexa ist, dann haben sie noch einen sogenannten Intelligenztest und Idiotentest bei mir gemacht am dritten Tag, ne? Mich haben sie mit 3 Tagen mit Gutachtern gepiesackt. Da hat der Herr Bach gesagt, wenn ich ihr Anwalt wäre, würde ich alle drei Gutachten anfechten. Das ist nämlich gerechtwidrig, so ein Scheiß. Diese ganzen Gerichtsgutachter, Psychiater und Psychotherapeuten, also die haben für mich selber eine Klatsche, sag ich Ihnen ganz ehrlich. Haben Sie noch die Seite www.kriminalstadt.de? Ja, sicher. Und die hatten auch noch eine zweite Seite, ne? Wie hieß die nochmal? Ich habe viele Seiten. Ja, ich kenne nur noch diese Internetadresse www.kriminalstadt.de. Dann hatten Sie doch noch eine andere Internetadresse, wo man noch... Viele. Viele Webseiten. Wo man massig Fälle, die sie veröffentlicht haben, nachlesen kann. Aber ich habe gedacht, warum schließen die uns nicht alle zusammen und gründen gegen diese Leute meine Bürgerwehr? Ich habe jetzt im Sommer gedacht, ich suche Verbündete übers Internet. Ich würde lieben gerne einen Aufruf übers Internet starten, dass wir eine Bürgerwehr gegen diesen Abfall hier gründen, auch gegen doofe Merkel hier oben. Wissen Sie, dass die Staatsanwältin aus Rostock, die mich im Alter von 3 Jahren für die Universitätsnerven in Rostock für diese Misshandlung zugewiesen hat, ich habe ein Kind zu dir, dass die mit Frau Merkel verwandt ist. Das Spiel ist eine Kreatur einer Knauer, soweit ich weiß, ist das eine Schwägerin zu ihr. Ja, sie hat damals jemand zugewiesen, ich war das Kind. Also wer sich an 3-jährigen Kindern vergreift, der gehört für mich, ich möchte nicht so weit sagen, Todesstrafe ist meine Meinung hier. Also wenn sie an Affen keine Versuche machen können, wie Medikamente wirken, dann müssen sie sich an kleinen Kinder vergreifen. Die können sich ja nicht wehren, ne? Und wenn sie an Erwachsenen kaputt sind und dann klagen möchten diesen Abfall, dann wird das für bekloppt erklärt. Oder wie teuer Staat, ne? Also ich klopfe mir nur vom Kopf hier drin, ne? Aber die Station, wo ich jetzt bin, ist das allerletzte hier. Das ist so richtig schön. Also ich habe zu tun, dass ich hier nicht an schweren Depressionen erkranke, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Also wenn es gibt da viele Leute in Psychiatrie, die sich aufgegeben haben, die eigentlich an nichts verteilnehmen. Also ich habe Angst, dass ich hier irgendwann keine Kraft mehr habe. Ja, auf meine Familie brauche ich nicht, baue meine Familie jetzt noch auf den Abfall. So, weil meine leibliche Familie, meine Tante, meine Onkel, meine Cousins, meine Pflegemutter, das haben alle bei der Sauerei mitgemacht. Ich stehe ganz alleine da gegen diesen Haufen Dreck hier. Ich weiß nicht, die von Greta hat damals gesagt, sie hätten Hausverbot bei sämtlichen Gerichten, ob es stimmt, weiß ich nicht. Na gut, wenn man einem Richter sagt, dass er korrupt ist, wird er natürlich gerade sagen, ja, sie haben recht, ne? Ich meine, Strafvereinigung, Amtsmissbrauch, die Amtshaftung wird in Deutschland nicht strafrechtlich verfolgt. Das hat mir jemand jemand anders, den ich auch in Internet kennengelernt, auch gesagt hat, steht ja im Strafgesetzbuch drin, aber wenn es einen Richter und Staatsanwalt betrifft und Vortragsnahme im Amt bzw. Beamtenbestechung, also Korruption, die gibt die Geld drin, die Frau in der Klapse drin ist. So läuft das. Und da habe ich Angst vor, dass mir das passiert. Also ich weiß erstmal, weiß hier nicht, wie es weitergehen soll erstmal. Rufen Sie Herrn Schuster an. Ja, vielleicht kann er mir Rat geben, wie ich am besten hier rauskomme mit irgendwas. Also mein Mann hat mir gesagt, also ich soll keine Krankheitseinsicht, also ich soll wenigstens tun, als ob, damit ich hier rauskomme. Also sozusagen mit den Wölfen holen. Nein. Wo? Wie bitte? Nein. Nicht. Denn man würde sie ja nur tiefer reinreißen. Ja, wenn ich jetzt zum Richter sage, ich habe keine Schizophrenie und sie haben mir hier Unrecht getan, dann lassen sie mich drin mit der Begründung in der Akte keine Krankheitseinsicht. Keine Aufsichtsverbesserung, das ist ja dieser Paragraph 63. Da hat mir der Herr Bach ja gesagt, das kann sein, bis zum letzten Atemzug. Das geht dann bis zu einem Jahr, dann wird das ein Jahr verlängert, dann kommt ein Gutachter, dann wird es doch ein Jahr verlängert, noch ein Jahr und noch ein Jahr. Wenn sie jetzt jahrelang auf ihrem Standpunkt beharren, so wie ich, soll ich mich jetzt hier festsetzen lassen? Also ich habe keine Schizophrenie, 100%, ich habe keine. Sie haben in der Vergangenheit häufig am Telefon rumgeschrien. Was ist in der Vergangenheit? Ich habe gesagt, Sie haben in der Vergangenheit häufig am Telefon herumgeschrien. Ja, es ist doch kein Wunder, also wenn die Menschen hier was Böses antun, irgendwann platzen auch mal der Kram. Also ich habe seit 2004 die Hölle auf Erden gehabt. Durch eine Nachbarin, durch zwei weitere Nachbarn, durch meine Familie. Ich habe die Hölle auf Erden gehabt und durch einen korrupten Polizisten. Und als ich den Richter angezeigt habe, dann ließ er mich dann zwangsbetreuen. Und jetzt reicht mir das her. Also man hat mir gesagt, wenn ich keine Krankheit einsicht zeige, sage ich, ja, ich habe mich da irgendwas reingesteigert, zumindest dann komme ich hier nicht raus. Also ich weiß, ich sitze seit 23. August hier fest und mir reicht das hier. Gibt es irgendeine Person, die dort gesundheitlich behandelt wird? Na, wie gesagt, es werden hier fast alles zwangsmedikamentiert. Gibt es irgendeine Person darin, die gesund wird? Nein. Also keiner fühlt sich dort irgendwie besser oder wohl? Oh Gott, das fühlt keiner fühlt sich hier wohl. Kein Mensch fühlt sich hier wohl. Kein Mensch. Wohl? Das allerletzte. Gibt es denn da andere Leute, die auch mal telefonieren wollen? Aber jetzt momentan nicht. Es ist um 22 Uhr sowieso Telefonschluss. Jetzt die Frau, die mit der ich jetzt zusammen bin, ist selber ein Opfer und sobald ich die Frau gehörig gesprochen habe, hat sich mit dem Arzt angelegt und wurde dann zwangseingewiesen mit ihrem Sohn zusammen. Mir sagt man eine Körperverletzung nach, weil mir jetzt ein, zwei Mal die Hand ausgerutscht ist, weil ich nicht mehr konnte. Weil ich mehrfach die Polizei um Hilfe gebeten habe und meine Polizei dafür bezahlt hat, dass sie nichts unternehmen. weil die Delikte, die nämlich im Gegensatz zu diesem Abfall, was sie mir vorwerfen, gegen mich begangen haben, sind eigentlich so schwerwiegend, dass es für das Ende einer Karriere von ein paar Amtsrichtern und ein paar Staatsanwälten reichen würde. Und zwar mit der Strafvereinigung Amt und einer ganz schweren sogar. Auch die EU-Kommission hier. Das wissen alle. Wie sind die Telefonnummer dort in Berlin? Bitte? Die Telefonnummer von Ihnen? Die Telefonnummer von mir, ich gebe Ihnen mal die, ja, das ist die 030 für Berlin. Ja. Dann die 90198-5259. 030-90198-5259. Ja, ist richtig, ja. Das ist die Telefonnummer, ja. Dann kommen Sie hier raus, ja. Dann kommen Sie hier. Das ist die Station 6A, ist eine Forensik hier. Ja. Werden die Telefonate abgehört? Ja. Es wird doch jedes Mal gefragt, wer meldet sich da? Wenn ich muss hier vom... Mein Handy ist mir weggenommen worden, ja, auch meine EC-Karten. Meine Sachen wurde auch umgewühlt, und zwar in allen Sachen, weil sie meinten, sie dürften das. Da wird jedes Mal gefragt, wer meldet sich am Ende. Ich muss jetzt sagen, Herr Pohlmann oder mein Anwalt. Ich hatte schon auf der Tour was paketiert, aber die Gespräche werden abgehört. Es wird man mir nicht versehen, aber ich weiß, dass die Gespräche abgehört wurden. Mir wurde mich mal ins Telefonat reingeblafft. Ich habe dann zurückgebrüllt. Ich sage, ich weiß, dass Sie mithören. Was war gemacht worden? Wie? Nochmal wiederholen. Was hatten Sie da? Also mir ist schon mal ein Telefonat reingeblafft worden. Die Telefonate werden mitgehört. Was heißt reingeblafft? Ja, also wie so eine Dreierkonferenz. Also es ist mitten ins Telefonat reingeschrieben worden. Also die Telefonate werden abgehört. Das ist nicht eine Vermutung von mir, aber es ist so. Was haben Sie denn da gehört, als das gewesen war? Ja, Nebengeräusche. Also ich meine, Sie kennen sich ja mit Psychiatriefällen aus. In den meisten Psychiatrien werden Telefonate abgehört, oder glauben Sie nicht? Weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Ja, okay. Na gut, immer wenn Sie irgendjemanden finden oder kennen, dem helfen können, dann sagen, rufen Sie mal da an, der hat Ähnliches durch wie Sie. Wäre es ganz gut, wenn Sie mir vielleicht mal die Kontakt herstellen können, weil ich habe hier niemanden. Die Frau Reich habe ich angerufen, die hat nur gesagt, ich soll versuchen, nicht auszurasten, dass ich nicht im Island und mich, wenn es geht, ruhig verhalten und versuchen hier, ja, irgendwie gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Also ich muss mich kurz das selber an, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, ja, Sie haben ja recht, ich habe mich da was reingesteigert, ich habe mich total in was verrannt, Sie haben ja sowas von recht, ich bin Ihnen sowas von dankbar, wie Sie gesagt haben, es wird jemand gesund, Sie gehen hier gesund rein und kommen krank raus. Ich habe das Gleiche schon mal durchgehabt im Jahre 2010. Da bin ich gesund, auch das war meine Einweisung nach PsychKG, nachdem ich auch die Polizei gerufen habe, die nicht mir geholfen hat, sondern der Gegenpartei, gesund rein und mit schwersten Depressionen wieder raus. Also hier wird keiner gesund, hier werden Sie krank, hier kriegen Sie den Rest drin. In keiner Psychiatrie wird jemand gesund, das ist meine Einstellung. Es gibt niemanden, wo Sie sagen, Paragraf 93, lassen noch ein Jahr drin, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Der Mollert soll nachher auch eine Ruhe. In der Psychiatrie werden Sie krank, da kriegen Sie den Rest. Ich habe von Fällen gehört, von Leuten, die jahrelang in der Psychiatrie gesessen haben und die nachher mit Pflegefall wieder rausgekommen sind, die draußen nicht mehr klargekommen sind. Oder ist das verkehrt? Nein. Ist doch korrekt, ne? Ja, sicher. Ich kenne Menschen, oder ich habe von Menschen gehört, kennt du, ich muss so viel gedacht, die kerngesund in Psychiatrie wegen einer Lappalie eventuell eingewiesen worden sind und dann Paragraphen 63 gekriegt haben, der dann noch ein Jahr verlängert wurde, die dann so krank waren, dass sie draußen gar nicht mehr klar kamen durch die Medikamente und durch die Wegsperren. Wie in den Pflegefall wurden. Mhm. So sehe ich das. Und ich habe keine Lust, dass ich hier drin vor die Hunde gehe. Ich nicht. Also ich möchte hier schnell wie möglich raus. Ich kann nicht mehr hier. Gab es kürzlich irgendwelche Zwangsbehandlungen auf Ihrer Station? Naja, meine Bettnachbarin wurde Haloperidol oder Haldol gespritzt, ne? Also gegen ihren Willen, auch die gegen sie hat auch starke Nebenwirkungen durch Medikamente gehabt, ne? Also Zyprexa soll auch Muskelkrämpfe verursachen. Ich bin schon mal auf einer offenen Station morgens um 9:30 durch die Medikamente umgekippt. So, dann habe ich die Medikamente heimlich ausgespuckt, dann wurde ich erwischt, am nächsten Abend wurde mir flüssig verabreicht. Dann kam man auf die geniale Idee, wir können Frau Selinia Risperdal spritzen, Depot spritzen. Da habe ich ja damals den Herrn Schmidt angerufen und haben die mich ja dann 8 Wochen in der Schweiz versteckt. Und das war zwar eine einmalige nach Züchter gehen, dann haben sie abends um 5:30 die Polizei losgeschickt, nachdem ich zum Armut nicht mehr aufgelaufen bin, weil ich ja am Tagesfeier nur offene Ausschrank hatte, ich bin ja abgehauen. Und dann haben sie mich natürlich nicht gefunden, haben erstmal bei Herrn Schmidt gesucht, haben versucht, mich wieder abzuholen, zurückzuführen. Da wäre ich natürlich wahrscheinlich auf geschlossen gelandet. Da ich aber in der Schweiz war, konnten sie mich nicht greifen. Also sie müssen mich bei irgendjemandem verstecken, nicht bei ihrer alten Adresse, der sie versteckt. Wenn sie aus der Psychiatrie abholen, aus der offenen, müssen sie jemanden finden, außerhalb ihres Wohnsitzes, wenn sie nach Hause fahren. Wenn sie, steht die Polizei vor der Tür, kaum dass sie da sind. Und bringt sie wieder zurück. Dann müssen sich jemand suchen, der sie untertauchen lässt. Weil es geht in einer anderen Stadt, Verwandten, oder es kommt bei mir nicht in Frage, guten Freund, guten Kumpel. Der Herr Schmidt hat ja damals einen Bekannten in der Schweiz, das war ja an der Grenze, da haben sie mich ja da versteckt. Dann ist die Polizei 2-3 Mal da gewesen, dann haben wir mal durchgeklingelt von der Schweiz, ist er da gewesen, die Polizei. Ja, sie waren da gleich am selben Abend, dann am nächsten Tag nochmal, ein paar Tage später, und konnten sie mich nicht finden, haben wir gewartet, bis der Beschluss ausgelaufen ist, die 6 Wochen rum. Das war diese Einmeldung nach Züchter G, die endet nach 6 Wochen. Da gibt es ein Paragraphen, die darf, glaube ich, länger wie 6 Wochen nicht betragen. Und da haben wir 8 Wochen gewartet und ich bin nur untergetaucht, so, dass sie mich nicht greifen konnten. So, und als es ausgelaufen war, dann war das Ding fertig. Also ich war für mich, weil die wollten mir Depotspritzen geben, da habe ich gesagt, euch helfe ich dir mal, die Depotspritzen. Und dann mal der Spicker, dann haust du jetzt ab hier und die verstecken dich hier mal, ne? Habe ich dann auch gemacht, ne? Es geht immer nur, wenn sie eine Einweisung nach Züchter G haben, das ist, weiß ich, dieser Paragraph 81 oder 83, da steht ja drin, also diese Einweisung nach Züchter G darf, die nennt sich das, 6 Wochen nicht überschreiten. Ich habe aber jetzt einen anderen Paragraph, ich glaube 126 oder 129, ich weiß jetzt den Paragraphen genau nicht. Und da steht dran, dass man die bis zu 6 Monate in der Forensik festhalten kann, bis zu einer richterlichen Entscheidung. Und dann mit dem Paragraphen 63 können sie ja dauerhaft die festnageln. Ne? Also der kann zur Bewährung ausgesetzt werden, der kann ja auch zum Verhängnis werden, dass man sie hier festhält. Ne? Also ich kenne niemanden, der in der Psychiatrie gesund geworden ist. Kennen Sie jemanden? Aus Ihrem Nein. Niemand, ne? Es kann nur bergab gehen, wenn Sie hier nicht rauskommen. Ich kenne niemanden, der in der Psychiatrie gesund wird. Ganz im Gegenteil. Wem geht's denn dort in der Psychiatrie am schlechtesten? Wem es am schlechtesten geht. Ja, von den übrigen Menschen. Weiß nicht. Also ich bin jetzt verlegt auf eine andere Station, die ist genauso beschissen. Die andere dagegen. Also ich habe von der großen Station, wo ich jetzt war, sind ein paar Frauen da. Die eine ist schon 2 Jahre da, eine Frau Berro. Ich weiß den Grund nicht. Die steht vor dem Schwesternzimmer und weint, ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus. Die Schwestern sind sowas von gleichgültig, die ist schon seit 2 Jahren da. Eine andere Frau ist steht kurz vor dem Pflegeheim, die ist schon ein paar Mal hingefallen da. Und da haben die Pfleger gefragt, wissen Sie, wo sind die? Auf Bonnie's Ranch. Also ich kenne da ein paar Fälle, die jetzt wirklich schon so weit runter sind, dass man jetzt sagen kann, wenn man sie nach draußen lässt, dass sie draußen nicht klarkommen. Ne? Wer ist die Person, die dauernd weint? Ist eine Frau Berro, aber ich weiß nicht den Grund, warum die da ist. Fragen Sie mich jetzt nicht nach dem Grund. Kann ich normal sprechen? Nee, könnte nicht. Ich bin auf Station 6a. Die Frau Berro ist auf der 10b. Und ich bin verlegt worden letzte Woche Mittwoch von der 10b auf der 6a. Wir sind jetzt hier nur 4 Frauen. Mittwoch kriegen wir hier 4 neue Frauen. Ich muss mir hier mit 4 Personen ein Badezimmer teilen und ein Zweibettzimmer. Und ich bin auch nicht kein WG-Typ, sag ich mal. Und ich bin auch nicht der Typ, der hier dauerhaft sowas hier aushält. Ich kann nicht mehr. Warum verlegt? Wie? Warum verlegt? Weil die andere Station, die strukturieren hier um, die renovieren hier und im Rahmen der Renovierung wurden mehrere Frauen verlegt und auf die 10b soll nachher sogenannte Sexualstraftäter darauf, wo wir jetzt drauf fahren. Also es ist jetzt, Also die haben jetzt Frauen auf eine neue Station verlegt, darunter war ich und noch drei weitere Frauen. Und die Verbärung ist auf der 10B, ich bin jetzt auf der 6A hier in der Forensik. Das ist die ehemalige Karl Bonhoeffer Nervenklinik hier. Das ist eine Farce hier. Also ich habe mir um 20 Uhr meine Tablette abgeholt und habe sie ins Klo gespuckt. Ich habe sie sofort wieder ausgespuckt. Ich habe sie in den Mund genommen und habe sie ausgespuckt. Es war zu drecksam, ist es. Ich hab Schall gedacht, ich habe das Gutachten hier gelesen, was der bekloppte, Entschuldigung, Dr. Hütter hier geschrieben hat. Also ich sehe mich im Rahmen einer Verschwörung. Der hat so einen Mist zusammengeschrieben. Und dann ja, Krankheitseinsicht beginnt positiv. Ich habe gute böses Spiel gemacht, weil ich will hier unbedingt raus. Ich will hier raus. Gibt es denn da irgendeine Person, die normal sprechen kann auf der Station? Ja, schon, aber jetzt, ich habe jetzt keinen, die vor Alp steht. Und die andere ist eine Russin, die hier drauf ist. Sie spricht nur gebrochen Deutsch. Wissen Sie von manchen Leuten, warum die da sind? Nein, ich weiß nur von der Frau Göritz, aber die ist auch auf der 10B und die ist schon seit, wann ist sie gekommen? März, April. Die verweigert sich komplett, die verweigert sogar die Visite, die verweigert die Ergotherapie, die verweigert die Medikamente. Es gibt ja ein Gesetz, dass sie nicht zwangsmedikamentiert werden dürfen normalerweise. Ne? Also ich hab dank diesen Abschrauben inzwischen alles verloren. Ich hatte vorher ein Auto und Toyota, einen Führerschein und eine Arbeit. Gibt es da irgendeine Person, über die Sie wissen, warum sie dort ist? Nee, das weiß ich nicht genau. Es ist alles, manche wegen leichter Körperverletzung. Also es sind hier also Sachen, also die Dame, die bei mir nebenan auf dem Zimmer ist, der Freund war Alkoholiker und ihr sagt mal eine Körperverletzung nach und es ist auch nicht in Ordnung, alles ziemlich. Also ich bin nur am Abend, bevor mich abgeholt hat, hat mich ein Abend hier ein Bekannter aus Berlin angerufen, abends gegen 20 Uhr, hat gesagt, die Polizei hat bei mir geklingelt und sucht dich. Ich sage, haben die was gesagt, was die wollten? Nö. Er hat mal vom Unterbringungsbefehl nichts gesagt, der Polizist zu ihm auch nicht. Und nächstes Mal um 8 Uhr standen sie bei mir vor der Tür, ne? Im Übergangswohnheim hier in Berlin. Weil nach Hause, nach Güstrow, wo ich eigentlich wollte, ich nicht zurück, weil ich hätte da meine Wohnung die Hölle auf Erden gehabt. Das wäre keine 3 Tage gut gegangen da. Und von meiner Mutter habe ich nichts zu erwarten, zwar gar nichts. Nee, es ist traurig, also ich schäme mich für meine Familie. Ich habe von meiner Mutter nichts zu erwarten, überhaupt nichts. Ich muss aber ganz ehrlich sein, dass mir die Frau Greta, die hat ja damals auch, als wir beide damals 4 Flaschen Wein am Tag getrunken, dass sie mir aufs Übelste mitgespielt hat, also auch im besoffenen Zustand die Polizei angerufen hat, ich würde dich schlagen, ich habe die Frau nie angefasst und wenn sie nüchtern war, hat sie mich mit Dreck beschmissen. Also es war, also Schübe von Alkoholabzessen, dann war sie mal einen Tag nüchtern. Und wenn sie in einem Auto fahren wollte, hat sie 2 Tage vorher nicht getrunken, dann haben wir die Hände gezittert. Also die war schon betrunken, als ich da ankam. Also ich hätte das eigentlich nach 14 Tagen abbrechen müssen. Der Herr Scherder, der mich damals hochgebracht hat, ist nach 14 Tagen abgereist, habe ich gefragt, ob ich mit ihm zurückkomme. Wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, wäre ich wieder zurückgefahren, hätte mir irgendwo in Deutschland irgendwo ein Frauenhaus gesucht. Und hätte dem Frauenhaus natürlich verschwiegen, dass das Damoklesschwert der Tür drüben über mir schwebt. Weil ein paar Richter versuchen, mich hier lieber einzusperren, damit sie nicht vor Gericht landen. Dann hätte ich das verschwiegen. Also ich hatte eine Zusage fürs Frauenhaus, Dortmund. Das ist ein ziemlich hohen Sicherheitsstandard. Und ich habe hier im Frauenhaus für 14 Tage in Berlin gewohnt und da hat man jemanden dafür bezahlt, dass er mich rausschmeißt, um mir eins reinzuwürgen. Also Berlin ist ziemlich groß. Ich habe das Glück gehabt, dass ich bisher noch nie auf der Straße schlafen musste, dass ich immer ein Dach über dem Kopf hatte bisher. Auch längerfristig. weil mit Notunterlassung ist Berlin, also für Wohnungslose gibt es hier ganz viele Einrichtungen. Also ich habe bisher immer so ein Dach im Kopf gehabt, auch da recht preisgünstig untergekommen, ehrlich gesagt. Ich habe Glück gehabt. Ich habe dank diesen Abschaums eine EU-Rente von 400 Euro, nicht mehr und nicht weniger. Und das für 4 Wochen, das reicht nicht zum Leben, nicht zum Sterben. Es reicht für Berlin nicht mal für eine Wohnung. Ja, rufen Sie mal bei den Herrn Schuster an. Ja, vielleicht hat er ein paar Tipps, Psychiatriegegner. Als Psychiatriegegner kann ich, oder vielleicht kann er mir noch ein paar andere Kontakte vermitteln. Also ja. Ich brauche jemanden hier. Denn diese Patientenverfügung von diesem Berner Fußzentrum, ne, die greift nur bei Einweisung nach PsychKG. Die können nur rausholen, der Herr Rose, wenn es eine befristete Einweisung für 6 Wochen ist, dann kann Herr Rose kommen und sagen, ich bin Frau Salins Vorsorgebevollmächtigter, ich kann sie hier rausholen. Aber diese scheiß Paragraph 126 oder 129 ist oder bis zu einer gerichtlichen Entscheidung, da greift diese Patientenverfügung nicht. Ich habe nämlich eine. Die greift nicht. Also es ist. Ja, rufen Sie an bei dem Herrn Schuster. Auf Wiederhören. Ja, tschüss.